Kundgabe 4343. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.06.1948. Innenleben. Zurückziehen in die Einsamkeit. Gehet in die Einsamkeit und lasset mich sprechen zu euch, und ihr werdet des Wunderbaren in Fülle vernehmen. Es wird sich euch eine Gedankenwelt erschließen, die euch sonst fremd bleibt. Denn ich selbst führe euch ein in Gebiete, die für euch neu sind und euch doch reizvoll erscheinen, so ihr sie einmal betreten habt. Es ist eine geistige Belehrung überaus wertvoll, weil sie euch bleibt für ewig. Ihr habt wahrlich einen größeren Nutzen davon als von jeder Erweiterung irdischen Wissens. Denn alles dieses versinkt oder gerät in Vergessenheit mit dem Moment eures Leibestodes. Geistiges Wissen aber strahlt wie ein helles Licht und verbreitet milden Glanz, dem völlig unwissende Seelen zustreben, weil es sie wohltätig berührt. Geistiges Wissen also dürfet ihr in Empfang nehmen aus meiner Hand, so ihr euch in die Stille zurückzieht, so ihr in eurem Kämmerchen mit mir stille Zwiesprache haltet. Die Einsamkeit sollet ihr suchen, das heißt, die Welt außer euch lassen, ein Innenleben führen mit öfterem Zusammenschluss mit mir. Und ich werde euch ein immer bereiter Lehrer sein, der euch ein Wissen vermittelt, das ihr benötigt, das euch mangelt und das euch beglückt. Solange die Welt euch lockt, wird es euch schwer fallen, mit mir in geistigen Kontakt zu kommen, denn ich stehe außerhalb der Welt, doch euch jederzeit erreichbar, wenn ihr euch abwendet von ihr. Ich bin immer da, ob ihr aber für mich Zeit habt, bleibt euch überlassen. Doch segensreich ist jede Minute, die ihr für mich verwendet. Daher sammelt euch geistigen Reichtum, der überaus kostbar ist, und nützet eure Zeit in der rechten Weise. Wisset, dass sie niemals falsch genützet ist, wenn ihr mit mir in Verbindung tretet, wenn ihr euch von der Welt zurückzieht. Dass ihr aber nur Scheingüter erwerbet mit jedem Dienst, den euch die Welt abverlangt. Nur die Liebe zum Nächsten hat gleichen Wert, weil sie gleichfalls die Verbindung mit mir nach sich zieht und ich in euch wirken kann. Haltet des Öfteren Zwiesprache mit mir, so ihr euch Schätze sammeln wollt für die Ewigkeit. Und ich werde euch immer die rechte Arbeit anweisen. Ich werde euch hinführen, wo ihr liebetätig sein könnt. Ich werde euch Menschen zuführen, die ihr anregen könnet, zu Debatten, die wieder das Denken zu mir hinlenken. Ich werde euch als euer Lehrer das Wissen vermitteln, das ihr weitergeben sollet an jene, und ich werde immer bei euch sein, weil jede Verbindung von der Erde zu mir von Segen ist und euch zur Höhe verhilft. Denn meine Verheißung lautet: Ich bleibe bei euch bis an das Ende. Verstehet diese Worte und wisset, dass ihr selbst es möglich machen müsset, dass ich euch gegenwärtig bin durch euren Willen, dass ihr euch in die Stille zurückziehen müsset und eure Gedanken zu mir erheben. Dann werde ich bei euch sein und bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.